Diefenbachstraße, Mittwoch. Zelle im Regen, Zelle im Wind. Ich bin geschützt, aber angerufen werden kann ich hier doch nicht. Schade.